Schenken in der USA ist mein Zocker bekannt. Aber es gibt die Fackel weiter und ich setze ihn in Brand. In meiner Gegenwart kriegen hausweiche Knie. Ich lande nur Kopftreffer, obwohl ich nicht ziele. Bist du bereit für deine Tracks rauszugehen? Du lachst, doch ich bin nicht zum Scherzen aufgelegt, du Spaß. Ich bin dope und der Beste und ernähre mich gesund, seit ich nur Augäpfel esse. Yeah, du bürgst dich am Mai für Klicks und die Likes. Meine Crew schießt präzise ohne Schützenverein. Schwule Rapper ohne jeglichen Vibe müssen mit Muskeln protzen. Ich wechsle die Straßen, seitdem maximal für Stundenboxen. Rapper sehen mein Output und gucken entsetzt, denn ich steck Interviewzeit einfach in die Tracks. Du willst wissen, was ein Auftritt von mir kostet. Deine Seele, tote Jungfrau und ne Mille dumme Fotze. MCs werden in den Leichensack gesteckt. Du rappst seit Jahren, aber ich zeig kein Respekt. Fick auf deine Hip-Hop-Legenden. Mein Name steht für Deutschrap, Heiligtümer Schänden. Etwas Neues ist im Trend und du beitest. Es hat bereits alles gesagt, doch ich bleibe fresh. Fick auf deine Hip-Hop-Legenden. Mein Name steht für Deutschrap, Heiligtümer Schänden. In die Außenwelt kein Kontakt, doch in der Unterwelt berüchtigt. Ich bin das Crack unter Rapper, nur mach dumme Nutzen süchtig. Ich bin Satan, jeder weiß es, denn es ist kein Geheimnis. Keck, ich bin pro Bio und lass dich meine Scheiße fressen. Fronte mich und ich zerficke dich noch heute. Und bin so gut, schlag ich mich an, bekomm ich ne Frostbeule. Ich blick den Tod ins Auge und der pisst sich ein. Mein Style ist Triple Six, deine Hauptsache Triple Rhyme. Du hast Farid Bang, ich vergieß dein Blut auf Asphalt und bin Untergrund seit Lucifer's Fall. Trage Neo, Judas, wie flert damals Carlo Colucci. Du bittest mich um Frieden, ich bleib hardcore, du Pussy. Ich gab Stompe Bitches auf dem Bordstein. Du bist so schwul, du bist nicht mal in deinem Dorfteil. Was King of Rap, du bist eine Drag Queen. Ich treffe Majo und prank ihn per Sprengmine. MCs werden in den Leichensack gesteckt. Du rappst seit Jahren, aber ich zeig kein Respekt. Fick auf deine Hip-Hop-Legenden. Mein Name steht für Deutschrap, Heiligtümer Schänden. Etwas Neues ist im Trend und du weitest. Es hat bereits alles gesagt, doch ich bleibe fresh. Fick auf deine Hip-Hop-Legenden. Mein Name steht für Deutschrap, Heiligtümer Schänden.